Es sind 1000 Tonnen Asphalt an den Füßen, der uns hält. Ich will springen, doch auf meinen Schultern liegt die Welt. Es macht einen kalt, wenn man zu lang hier hängt. Man bangt um den Rest Empathie, doch verpasst im Moment diesen Frust, der uns bremst, nicht in Papers zu verbrennen. Doch weil die Zeit leider rennt, vergessen wir zu schnell, nur ein ganz klein bisschen zu bewahren für uns selbst. Doch alle meine Tränen weint schon ein anderer Mensch. Ich sehe Legenden langsam altern, meine früheren Idole bei den kleinsten Hürden scheitern. Denn das Gift in den Venen macht die Beine lahm. Ist alles nicht so einfach, für alle nicht so einfach. In den Glasscherben am Bordsteinrand spiegeln sich gebrochene Egos vom Boden. Ich wünsch mir Kraft für meine Brüder ohne Drogen. Wie die Pflanzen Richtung Sonne wollen wir alle nur nach oben. Wir atmen den grauschwarzen Staub beständig. Es frisst sich später dick Beton bis zum Horizont. Die Gedanken spielen Ping-Pong an den Wänden. Doch fällt der Kopf in den Nacken, sehen wir Gott sei Dank den Himmel. Den Himmel. Den Himmel. Wir schenken dir Gebete, du uns den Weg. Wir träumen Richtung Himmel. Wir weinen Richtung Himmel. Wir schreien Richtung Himmel. Und die einzig positive Perspektive von hier unten ist der Himmel. Ich seh so viele ohne Perspektive. Zwischen Instagram und Tinder waren gibt's keine echte Liebe. Zwischen Pennern, die mal Gangster waren, in Chefetagen dealten, jetzt den Rest ihres Lebens in einem Einkaufswagen schieben. Wo soll da Luft sein? Denn Träume sind wie Mücken auf der Autobahn, zerplatzen an der Scheibe eines anderen. Wollen mit aller Kraft drüber auf die gute Seite. Doch wie sollen wir hoffen, wenn von 1000 maximal einer ankam? Echte Werte sind wie Bienen, sie sterben aus. Und die guten Vorbilder leider auch. Alle wollen hier raus, jedes Mittel ist erlaubt. Das Gewissen schlägt man taub mit dem dichten weißen Rauch. Kenn ich auch in den Glasscherben am Bordsteinrand. Spiegeln sich gebrochene Egos am Boden. Ich wünsch mir Hoffnung für die Jungs durch meine Strophen. Wie die Pflanzen Richtung Sonne zieh ich alle mit nach oben. Wir atmen den grauschwarzen Staub beständig. Es frisst sich später dick Beton bis zum Horizont. Die Gedanken spielen Ping-Pong an den Wänden. Doch fällt der Kopf in den Nacken, sehen wir Gott sei Dank den Himmel. Den Himmel. Den Himmel. Wir schenken dir Gebete, du uns den Weg. Wir träumen Richtung Himmel. Wir weinen Richtung Himmel. Wir schreien Richtung Himmel. Und die einzig positive Perspektive von hier unten ist der Himmel. Himmel.